das Land, das wir lieben. Für das Land, das wir lieben. Tag für Tag. Tag für Tag. Und Jahr für Jahr. Und Jahr für Jahr. Wir haben noch Träume. Wir haben noch Träume. Unsere Ziele. Unsere Ziele. Die Stunde des Sieges. Die Stunde des Sieges.